Hallo und willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer suchen wir eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch 10 Hinweise auf sie. Mit Raten natürlich erwünscht. Und nun viel Spaß mit A, der Kurzform von Ach. Und noch immer haben wir die fantastische Becky hier im Studio. Und auch ganz fantastisch ist der Christoph Schneider. Der hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und in der schreibt er: Hallo Philipp, ich nehme einfach mal das Du. Gerne doch. Hier unterhaltet mich jetzt fast schon ein... Das ist ernsthaft der Weg, sich zu siezen, okay? Ja. Ich bin 7. Ja. Ihr unterhaltet mich jetzt schon fast ein halbes Jahr auf meiner täglichen Fahrt zur Arbeit. Dafür ein dickes Dankeschön. Einige Hörbücher müssen da hinten anstehen. Das Ach ist besser. Aus purem Eigennutz schicke ich daher heute auch mal einen Vorschlag für eine Person, die... Die haben wir die Gesamtzahl unserer aufgenommenen Minuten schon mal öffentlich verkündet? Ich glaube nicht. Wir haben hier Statistikauswertung und wir haben mittlerweile 179 Episoden veröffentlicht mit einer Gesamtlaufzeit von 7.124 Minuten. Das entspricht 4 Tagen, 22 Stunden und 44 Minuten. Ja. Das sind jetzt aber nicht nur die A-Folgen, oder? Nee, das sind die langen auch. Ja, okay. So, die Ach. Ja, das eigentliche Brot- und Buttergeschäft. Ja. Mhm. Wobei man müsste mal nachgucken, wie ist das Verhältnis? Ich vermute eher so 1:2, weil die langen Folgen zwar schon einfach deutlich länger sind, aber die anderen sind einfach wahnsinnig viele, ne? Ja, ja, das, ich habe hier die Balken, ich kann dir das mal. Ich will deinen Balken nicht sehen. Nicht absägen. Das ist ein tragender Balken. Die Gesamtdownloads für die Kurzfolgen sind höher. Also die, wir haben jetzt 206.000 Gesamtdownloads für die kurzen und 137.000 für die. Aber die Zuhörenden, wenn die das jetzt hören, dann stimmt es doch schon alles schon überhaupt nicht mehr. Ist jetzt schon so viel Zeit wieder vergangen. Ja. Aber zurück zur E-Mail. Der Titel des angehängten Dokuments ist etwas kryptisch, damit du auch miträtseln kannst. Habe ich den Namen der Person verschlüsselt. Der Schlüssel findet sich auf der unteren Seite, Klammer auf, ist eh ganz einfach, Klammer zu. Auf der zweiten Seite sind noch Fußnoten zur Erklärung der Lösung. Nochmal danke für die lehrreiche Unterhaltung und Grüße an Jürgen und eure Lordschaft Dominik. Christoph. Danke. Danke. Schön habt ihr es gesagt. Es gibt der Tante die schöne Hand. Ja. Wie sagt man? Das ist meiner Mutter jetzt noch, wäre es ihr ein Grauen, wenn ich nicht grüßen würde, mich nicht bedanken würde. Gott sei Dank hat sie mich schon so dermaßen gebrainwashed in frühen Jahren, dass das eh nicht vorkommt. Dass du grüßt oder dass du nicht grüßt? Naja, ich glaube, du kennst die Antwort. Ja, okay. Das Dokument ist überschrieben mit F-Ber-Fre-Fre. Also ich vermute, es ist verschlüsselt mit dem Schlüssel, der auf der unteren Seite des Dokuments sich befindest. Oh, eine Cäsar-Chiffre, sehr schön. 10 Hinweise zu einer Person, die nicht mehr unter uns weilt. Hinweis Nummer 1. Ich wurde am 9. Januar 1950 geboren. Ist noch nicht so lange her. Da bleiben ja ganz wenige über. 1950 sind ja ganz wenig Menschen geboren. Aber 9. Januar macht es ja schon wieder kleiner, die Menge. Das stimmt. Dann sind ja bloß noch so 3 Stück, die in Frage kommen. Ich habe schon wieder so eine dezente, leichte Panik, dass wenn jemand schon quasi so tief in Programmier und IT ist, dass er das verschlüsselt, dann wird das jetzt gleich wieder der Erfinder der Codezeile sein. Aber du weißt schon, dass Verschlüsseln eine jahrhundertealte Praxis ist, wenn nicht sogar Jahrtausende. Jahrtausend, ich wollte gerade sagen. Vielleicht ist er auch ein Geocacher. Ihr Klugscheißer, ihr wisst doch genau, was ich sage. Nein, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Hinweis 2. Mein Vater wurde oft versetzt. Hat 3 grunzende Schweine. Ein fantastischer Film, falls den ich mir nicht kenne. Ich liebe diesen Film. Oh. Becky, warum kennst du den? Komme ich eigentlich immer in Situationen, wo es um diesen Film geht? immer. Kein Pardon mit HP Kerkeling. Es ist Also Philipp wird wissen, worauf ich anspiele, aber auf dem Podstock passiert es regelmäßig, dass mein Freund zusammen mit Jan Giesmann und Erik, meinem Mitpodcaster, in so einen Strudel gerät, wo sie sich nur noch gegenseitig in kein Pardon-Zitaten unterhalten. Ich möchte und dann wird Links mir immer regelmäßig Folgen. Vorgeworfen, weil ich die nicht auch alle auswendig kann, hätte ich den Film ja gar nicht gesehen. Du hast das Gesamtwerk ja gar nicht verstanden. Warum sprichst du mit einem pseudo-österreichischen Akzent? Wir sind ja mitten im Corona-Dingsi und hier eins der perfekten Eskapismus-Spiele ist gerade Animal Crossing auf der Switch. Was hat Christopher gestern gemacht? Sich das Outfit von ihr, dem ein Eulen, wie heißt der, Schemmer, Horst, nee, wie heißt er denn? Heinz Schenk ist es doch, oder? Jetzt wird mir wieder gesagt so, werden, die Rolle, ich würde nicht wissen, wie der Film Nein, wie heißt denn Horst Schenk in Kein Pardon? Ist hier Heinz Wäscher mit Ä. Ja, genau. Und er hat sich das Outfit gebaut, weil es gibt ja gerade einen Hasen in Animal Crossing, damit der er sagen kann, Glückshase. Das lustige Glückshäschen ist total unprofessionell. So viel zu schön. Meiner Verbindung zu Kein Pardon, ja. Ich fände es auch schön, es gibt ja zwei große Spiele, die gerade released sind in dieser Zeit. Das ist das zweite ist Doom Eternal. Mhm. Das ist jetzt auch lustig gefunden, wenn er mit den lustigen Glückshasen in Doom Eternal reingeht. Moment. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Story von Doom 2 ist, dass Dämonen deinen Hasen entführen, oder was in Nummer 1, und du in die Hölle gehst, um alle Dämonen abzuschlachten, um den Hasen zurückzuholen. Was? Ja. Hä, what? Ja, aber das ist halt wie bei allen Spielen von ID, es kommt null auf die Story an und B, die Story liegt halt einfach irgendeinem Readme-File bei und niemand liest sie. Also tatsächlich heißt die Firma ID, auch wenn es nicht so, wenn man nicht das denken mag, aber das ist ja unfassbar, ist das wirklich dein Ernst? So nach der ausgefeilten Story eines in Deutschland beschlagnahmten Spiels, was ja der Vorgänger war, wundert mich das, dass sie dann derart plump weitergemacht haben. Ist aber nicht mehr der Fall inzwischen. Ist inzwischen wieder vom Index runter. Ja, hier Castle Wolfenstein, das war ja absolut fantastisch, wie unvorstellbar reich diese Geschichte war. Ja. Not. Ja. Naja, wobei, ist ja auch ein Sequel eigentlich. Tatsächlich gab's ist ja vorher schon das irgendwie auf dem Amstrad oder irgendwas, auf irgendeinem Heimcomputer. Okay. Daisy ist Doomguys Pet Rabbit im klassischen Doom. Und du siehst es in dem Endbild. Mhm. Ach nee, bei Episode 3 dann. Okay. Ja, so viel zum Thema Bildungsauftrag. Ja. Boah, das war mir echt neu. Also obskuren Videospielquatsch aus den späten 80ern, Anfang 90er, das ist halt so mein Ding. Aber das Ding von dem Typ ist, um wieder zurückzukommen, mit Hinweis Nummer 2 ist, mein Vater wurde oft versetzt und so musste auch die Familie mehrmals umziehen. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich hatte eine schreckliche Jugend und mein Vater hat mich geprügelt und war Alkoholiker, haben wir ausnahmsweise mal nicht. Das ist nämlich gefühlt immer Hinweis 2 oder 3. Langweilig. Ja. Wenn jetzt nicht wenigstens Tuberkulose ins Spiel kommt, bin ich echt enttäuscht. Oh ja, die ist auch immer ein guter, bekannter Freund. Hinweis 3. Ich brach das Gymnasium ab, um eine Ausbildung in einem Fotografenstudio zu beginnen. Fotografenstudio. Also würde man in Hinweis 3 Fotografenstudio sagen, wenn es um einen Fotografen oder eine Fotografin geht? Ich glaube nicht. Oder vielleicht ein Film-Kameramann oder so. 50 geboren. Das heißt, ach nee, ist ja schon tot. Ich versuche mich gerade krampfhaft an meine Fotografievorlesungen zurückzuerinnern, wo auch gefühlt jede Woche mindestens ein Referat zu irgendeinem berühmten Fotografen dran war. Und mir fällt absolut keiner mehr davon ein. Mir fällt nur Leibowitz ein, aber die lebt ja noch. Michael Ballhaus war älter, oder? Als er gestorben Ballhaus ist schon tot, ja. Aber der ist nicht erst 50 geboren, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht an Fotografen und auch nicht an Kameramänner. Die gibt's gar nicht, weil die sind ja nie im Bild zu sehen, deswegen kann es die nicht geben. Genau, gibt's gar nicht. Durch meine Brüder kam ich mit dem Theater in Kontakt und über diesen Weg auch zu meinem Künstlernamen. Ich kam mit dem Theater in Kontakt. Das klingt so, als wäre außen mal dagegen gestolpert. Dong. Da war frisch gestrichen, jetzt habe ich die Hand voll. Vor allem, wie war es durch meine Brüder? Hat er vielleicht ein Bein gestellt gekriegt? Ja, genau. Genau so habe ich es gerade vor meinem inneren Auge. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Theater ohne H geschrieben wird. Und es ist jetzt aber echt, das ist jetzt echt gemein, Philipp. Ja. Jetzt hier die Leute so bloßstellen, das ist, wenn sie sich nicht wehren können. Nein, ich möchte erklären, warum ich Theater gesagt habe und nicht Theater. Wahrscheinlich ist das Quatsch, weil man es genauso ausspricht, aber weil ohne H. Danke bis. Theater. Ich sagen, entweder Theater oder Theater. Aber nicht Theater. Mach das Wort Theater. Genau. Hinweis 5. 1977 gewann ich den Bundesfilmpreis in Gold. Das hast du so schön jetzt gesagt, dieses in Gold. Was ist denn der Bundesfilmpreis? Ja, und gibt es den auch in Bronze? Das ist ein wahrscheinlich. Preis, den die Person sich selber erfunden hat. Den gibt es in allen Farben, deswegen heißt er der Bundesfilmpreis. Ja, ja. Mhm. Habe ich neulich auch erst meiner Tochter erklärt, dass wenn ein Buntstift eine Farbe hat, dann ist er nicht bunt. Dann ist er einfarbig. Fand sie nicht witzig. Boah, das ist natürlich schon echt deep jetzt. Mhm. Ich habe so einen Farbstift, der hat 3 oder 4 Farben. Das ist so wie so ein dicker Buntstift. Ja. Aber beim Schreiben oder damit malen oder wie auch immer, wird es eh immer relativ, ja, da mitteln sich die Farben halt immer so, ne? Das ist irgendwie gar nicht, dass es so krass bunt dann aussieht. Dann wird's braun. Ja, so ein bisschen. Das ist halt so ein Phänomen, kipp alles im Farbkasten zusammen. Da kommt irgendein Matschbraun raus. Mastens. Entweder schwarz oder weiß, eins von beiden kommt raus. Ich habe das Gefühl, dass wir im letzten Hinweis noch das mit dem Spitznamen nicht ausreichend durchdacht haben. Also nicht Spitzname, sondern noch. Künstlername. Also wahrscheinlich hat die Person einen Künstlern, also entweder vielleicht ist es ein sehr auffällig künstlerischer Künstlername oder ein sehr simpler Name, weil er eigentlich einen komplizierten Namen hatte oder so. Prinz. Der Kaiser. Hallo? Hallo. Nein, es ist nicht Prinz. Es ist nicht der Kaiser. Der Philipp gibt auf dumme Antworten immer keine Antwort. Ja, das ist irritiert mich auch. Ich lasse die mal ein bisschen laufen. Becky total schön gemacht. Sei doch mal ein bisschen wie Becky. Das kriege ich nicht hin. So gut bin ich nicht. Hinweis 7. Oh, I'm unbelievable. Hinweis 6. Die Musik stand allerdings vor dem Schauspiel. So komponierte ich die erste Beat-Oper der Welt. Die erste was? Beat-Oper? Mhm. Beat-Oper. Beat-Oper. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Ich stelle mir jetzt jemanden, so einen Beatboxer vor in so einem Opernhaus auf der Bühne. Ich muss gerade an dieses Vampir-Musical denken mit den Muppet-Figuren, die es der Jason Segel in einem Film quasi als Lebenstraum hat. Ich weiß nicht, was ich meine. Wie heißt denn der Film? Mit Mila Kunis und Jason Segel? Becky, weißt du nicht? Nee. Help me out. Nein, tatsächlich nicht. Achtung, meine mechanische Tastatur im Hintergrund. Ich google IMDb. Das, dieses, ja, nie wieder Sex mit der Ex. Habt ihr den nicht gesehen? Der ist eigentlich ganz charmant. Nein, ich find's auch schön, dass du auf eine Webseite googelst. Ja, die aber nicht Google ist. Ja, also, was soll ich dir sagen? Die haben es halt echt markentechnisch geschafft, ne? Die haben es ja wirklich einfach geschafft, ja. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen, weil zu der Zeit kam noch ein anderer Film mit dem gleichen Plot raus, in dem aber Justin Timberlake und noch jemand Nein, aber also dieser hier, dieser Nie wieder Sex mit der Ex, der hat mehr Charme. So, aha. Unter anderem wegen dem, was ich gerade gesagt habe, dass da ein Parallelplot ist, dass er ein Musical mit Muppet-Figuren über Vampirismus. Also der Jason Segel ist bewusst, wer das ist. Das ist der How I Met Your Mother, der Marshall aus, genau. Genau. Aber zurück zu Mr. oder Mrs. Beat Oper. Oh, stimmt, wir wollten ja was erraten. Ja. Wann? 50 geboren. Ja. Dann ist der so Musik, Filmpreis. 70er Jahre Musik, 80er Jahre. Künstlername. Schlager. Und dann, yo, yo, yo. Aber der Schlager Beat-Opa. Und Beat-Opa passt nicht. Passt irgendwie auch nicht, ne. Der Beat-Opa. Das klingt wie eine Folge, der will doch nur spielen. Hinweis 7. Während meiner Zeit in Berlin nahm ich meinen Ausweis mit in mein Hochbett. Ich liebe diesen Hinweis. Das ist einfach gut, ey. Ich vermute, dass da eine Fußnote dranhängt. Ja, da ist eine dran. Ich habe auch leider die Lösung schon gesehen. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Aber ja, die ist sehr interessant. Also warum nimmt man seinen Ausweis mit in sein Hochbett? Vielleicht, weil man erwartet, dass die Wohnung von Polizisten gestürmt wird, die dann den Ausweis wegnehmen oder so? Also oder man ist jetzt eher so ein bisschen Rock'n'Roll. Und hat ein echt schönes Perso-Bild. Hochbett. Ich meine, das ist jetzt in Berlin auch nicht so besonders, aber ja, vielleicht auch jemand, der echt Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis hat. Der dann sich am nächsten Morgen erinnern muss, wie er heißt. Aber würdest du einen Ausweis dazu nehmen? Weiß ich nicht. Da kann ich relativ gut verifizieren, wenn ich dann in den Spiegel blicke, dass es sich um mich handelt. Also ist eigentlich keine so dumme Idee. Können Sie auch ein Tattoo machen. Ja, ja. So wie Bild von dir selber. Memento. Mit so einem Bild von dir selber auf Arm, das bist du. Das war. Erschreck doch, nicht, wenn du in den Spiegel guckst. Das war doch dieser eine von Checkers, der das riesen Konterfei von sich selbst auf dem Rücken hat. Der Steve-O, ja. Weil er das weiß ich noch, weil sie ihn tätowiert haben am Rücken, während sie mit dem Jeep quer durch die Savanne geheizt sind. Mhm. Und um das zu überdecken, hat er dann ein riesen Gesicht von sich selber auf seinem Rücken tätowiert. Super Typ. Finde ich ja, der hat ja einen massiven Entzug durchgemacht. Der war ja so drauf. Also irgendwie, da denke ich mal, also ich finde, der ist jetzt nicht irgendwie der sympathischste Typ vor dem Herrn. Aber an sich, ich finde es sehr bemerkenswert, was der da geleistet hat mit seinem Entzug. Oh, also von daher. Ich fand den sympathisch, den Typ. Ist das der von der Truppe, der schon gestorben ist? Nee. Einer von denen ist doch schon tot. Oder? Ja. Der Bam irgendwas? Nee. Bam Margera? Nee, das war nochmal jemand anderes. Das war so ein Bärtiger, glaube ich. Oh, ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber der ist es nicht übrigens. Okay. Hinweis 8. Legendär wurde der erste Festivalauftritt der Band, bei der ich Sänger war. Nachdem die Veranstalter sich mit den Eintrittsgeldern aus dem Staub gemacht hatten, nahmen die Zuschauer unsere Liedtexte allzu wörtlich. Pass auf, ich habe eine Eingebung. Ich habe auch eine Idee, aber mach du erst. Mhm. Nein, heißt Ladies First und der Gast muss doch zuerst dürfen, Jürgen. Jürgen. Ich will ja gar nicht, Jürgen, ich will ja gar nicht lösen. Warte ganz kurz, Jürgen, hat deine Band drei Wörter? Ja. Ja, meine auch. Komm, mach wieder ein Wort. Ja, komm, wir machen, Becky, du das erste Wort, ich das zweite und wir überlassen dem Dominik dann die entweder die Ehre oder peinlich. Die Peinlichkeit. Oh Gott, wird das peinlich. Das wird so peinlich, oh Gott. Das schaffst du, Dominik. Okay, also ich mach das erste, ja? Ja, ja. Okay, Ton. Steine. Scherben. Oh Dominik! Oh. Also Leib Rio nicht. Reiser. Richtig, korrekt. Ich wollte gerade sagen, es ist Sebastian Tonsteine Scherben. Rio Reiser. Also heißt sie nicht Tonscheiben Steine Scherben? Mit Nachnamen? Doch. Ja. Aber dann habe ich sie richtig. Ging um die Band. Ja. Ach so. Ja. Was? Ich bin massiv verwirrt. Ja, es ich dachte, richtig. Die Band heißt so. Ja. Genau. Ja, ja. Und jetzt der Mensch, der ja quasi dahinter steckt. Das ist der König Rio Reiser. Ja, aber das haben wir doch gerade auch schon gesagt. Ja, das lösen wir dann nachher alles im Schnitt. Nix da. Hier vor allem. Viel Spaß, Philipp. Ja, ja, sehr cool. Wow. Ich bringe euch noch die letzten Hinweise vorbei. Darf ich kurz vorher noch eingrätschen? Ja. Es war Ryan Dunn. Ah, richtig. Ja, das nur der Vollständigkeit halber. Hinweis 9. Ich muss kurz eine Sache noch sagen. Ich möchte mich offiziell schon mal entschuldigen, ist zu weit, aber das ist eine Person, die man A kennen muss und B kennen kann. So. Also all die bösen Vorurteile, die gegen Verschlüsselung hatte, sind hiermit widerlegt. Oh. Mehr Kulpa. Oh. Ich hoffe, er ist ein Nerd vor dem Herrn. Ich hoffe es so sehr. Hinweis 9. Die Frage, woher unser Bandname kam, beantwortete ich häufig mit einer Gegenfrage. Was sah Schliemann, als er Troja fand? Die Band löste sich 1985 auch wegen der finanziellen Erfolglosigkeit auf. Und Hinweis 10. Nach meinem Tod 1996 wurde die Genehmigung erteilt, mich auf meinem Privatgrundstück zu beerdigen. What? Ja, und mir war nicht bewusst, dass das in Deutschland möglich ist. Ich habe immer gedacht, das wäre nur so Schweizern so möglich. Ja, scheinbar mit Ausnahmegenehmigung. Aber ich habe tatsächlich Ich würde gerne noch die Fußnote zum Ausweis im Hochbett hören. Ich lese euch alle 6 Stück vor. Also das erste ist, Theater ohne H ist nämlich das Hoffmanns Comic-Theater der Brüder Möbius. Und die schreibt man eben ohne H. Also das Wort Theater da drin. Okay. Also waren das die Analphabeten und nicht der Hinweisschreiber. Okay. Dann Fußnote Nummer 2. Der Namensgebung in Anlehnung an die Figur des Anton Reiser aus einem Roman von Karl Philipp Morris. Aha. Mhm. Dann die Sache mit dem Hochbett. Die Wohngemeinschaft wurde öfter Opfer von Hausdurchsuchungen. Immerhin, sehr gut. Das hatte ich geahnt. Ja, sehr gut. Der Polizist, welcher als erstes seinen Kopf über den Rand des Hochbettes strecken musste, wurde von Rio bemitleidet. Es war schlicht einfacher, den Ausweis griffbereit zu haben, als immer runter zu klettern. Von wie oft musste das passiert sein, dass du dir denkst, es wäre mir so blöd, ich nehme jetzt den Ausweis mit ins Bett. Ja, naja, es war ja so Hausbesetzer-Szene und sowas. Da ist das bestimmt öfter passiert in den Jahren. Genau, dann der Hinweis, sozusagen, was er gesehen hat. Er sah Tonsteine, Scherben, habt ihr vielleicht recht. Und hier als letzte Sache noch, da der Hof in Friesenhagen mittlerweile verkauft wurde, wurde ich 2011 auf den alten St. Matthäus Kirchhof in Berlin umgebettet. Und stimmt, kein einziger Hinweis zu Claudia Roth, ich bin enttäuscht. Was hat die gemacht mit ihm? Die war die Bandmanagerin. Ach, schmarrn, echt? Ja, das ist ihre erste große Karriere gewesen. Das ist ja cool. Auch nicht gewusst. Sehr gut. Also heute sind wir echt, da haben wir viele, viele Dinge, die man für den Rest seines Lebens einfach mal sich merken kann und sollte. Das stimmt. Bin begeistert. Ich frag dich nächste Woche mal ab. Ja, genau. Becky. Einer hat den Witz kapiert. Danke dafür. Na dann, ihr lustigen Glückshäschen. Gute Nacht, Josh. Ciao. Gute Nacht. Dominik, magst auch gute Nacht sagen? Also tatsächlich habe ich kurz überlegt, ob ich aus dem Doom-Soundtrack von 2016 kurz was abspiele, weil ich da mega drauf abgehe gerade und der sowas von ultra hart und geil ist. Und aber da ziehen wir uns, was wahrscheinlich die GEMA angeht. Also, na dann. Was soll's? Gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Dominik, war das nicht eines der Spiele, die ich dir empfohlen habe, die du mir dann ungespielt wieder zurückgegeben hast? Also, wie du weißt, er braucht einen Vorspieler. Kann es niemals sein, weil dein Wort ist mir ja Befehl. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, hast du es noch? Oh, die Verbindung bricht.